Sonett 8 aus die Sonette an Eert von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 8. Die Menschen wissen nicht, was Freude ist. Meist ist ihr Freude wähnen, selbst belügen. Gefährlich, wie ein Gift ist ihr Vergnügen, das Schlaf macht und geheim am Leben frisst. Doch wessen sich das weise Herz vermisst, ist wachend atmen in berauschten Zügen und Seelen priesterlich zusammenfügen, das Blut in Blut sich grenzenlos vergisst. Das Strömen, die einander fremd vorher, müde und einsam durch die Welt geflossen, ein Bitte wird, als wär's von Gott beschlossen. Und war doch nichts als gütig ungefähr, dass die Versandenden in eins gegossen, nun sind sie klar und rauschen hin zum Meer. Ende von Sonett 8.